Auf dem Sicherheitsforum in Peking, China, behauptete am 11. Oktober der russische Vertreter, der erste stellvertretende Leiter der Hauptverwaltung für Operationen vom Generalstab der Streitkräfte der Föderation, die Stationierung von SAT in Südkorea sei auf Russland und China gezielt. Und der Chef des Asienstrategiezentrums beim Wirtschaftsinstitut der Akademie der Wissenschaften Russlands bestand am 12. Oktober auf einem Seminar darauf, dass die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAT in Südkorea ein neues Wettrüsten in Asien verursachen werde.